Kundgabe 5426. Empfangen durch Bertha Dudde am 1.7.1952. Großes Leid in der Endzeit. Ihr müsset den Weg des Leidens gehen in der letzten Zeit vor dem Ende, weil euch allen nur noch kurze Zeit bleibt und eure Entwicklung gefördert werden soll in jeder Weise. Wer an sich arbeitet mit aller Hingabe, mit allem Eifer aus Liebe zu mir, der wird auch die Schrecken der Endzeit erträglich empfinden. Denn ihm leite ich ungewöhnliche Kraft zu, und seinen Lebensweg wird er in Sicherheit, in Glaubensstärke zu Ende gehen, ohne Schaden zu nehmen an seiner Seele. Doch wie viele gehen gleichgültig dahin und gedenken weder des Endes noch ihrer geistigen Unreife. Dennoch will ich sie nicht verloren gehen lassen, und darum wird viel Leid an diese Menschen herantreten, um ihnen Gelegenheit zu geben, sich zu entschlacken und einen gewissen Reifegrad zu erreichen, auf dass sie Eingang finden in das geistige Reich, wenn ihr Erdenleben beendet ist. Diese aber werden kaum die Glaubensstärke erreichen, die zu einem Leben im Paradiese der neuen Erde erforderlich ist. Und darum rufe ich viele Menschen noch vorher ab. Und dieser wegen wird auch die große Not über die Erde kommen, weil ich nicht will, dass sie verloren gehen, sie aber ohne Leid in der Gefahr sind, sich zu verweltlichen und meinem Gegner zum Opfer zu fallen. Machet euch noch auf großes Leid auf Erden gefasst und wisset, dass ich es euch deshalb nicht ersparen kann, weil ihr ohne solches in größter Gefahr schwebt, euch zu verlieren an meinen Gegner. Ihr, die ihr mir dienen wollet, werdet darauf aufmerksam gemacht, und ihr sollet auch euren Mitmenschen das Leid ankündigen. Denn einstmals wird es ihnen klar werden, dass ihr die Wahrheit gesprochen habt, selbst wenn sie euch anfangs keinen Glauben schenken oder ungehalten sind über eure Voraussagen. Doch es wird kommen, wie ich es euch verkündet habe. Und ihr selbst sehet zu, dass ihr euren Glauben stärket, dass ihr fest überzeugt seid in jeder Lebenslage von meiner Hilfe. Dann wird euch auch das kommende Leid nicht zu schrecken brauchen. Denn so ihr mich habt, wird alles für euch erträglich sein, was auch über euch kommen mag. Und die Zeit währet nicht lang, denn um meiner Auserwählten willen werde ich die Tage verkürzen, auf dass sie standhalten und auch in größter Not mir treu bleiben, den sie erkannt haben als Vater, der seine Kinder nicht in der Not verlässet. Amen.